Der Ulama sagen, und das ist bitte nicht die Aussage von mir, oder die Aussage von Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, oder von Sheikh Abu Qatada, oder was weiß ich von wem, damit niemand kommt und sagt, das sind Extremisten und der Queer ist und was weiß ich was. Ibn Hazm sagt in Al-Muhalla, dass dieser Vers zu verstehen ist, wie es offenkundig ist, dass jeder, der die Kuffar gegen die Muslime unterstützt, dass er ein Kafir ist für sie. Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt, als er die Sachen aufgezählt hat, die von dem Islam rausschmeißen, die den Islam auflösen, nach dem Islam al-Ashara, er sagt, ich glaube, Nummer 8, sagt, Mudaharatul Kuffari wa Mu'awalatuhum ala al-Muslimin. Die Unterstützung, der Beistand zu den Kuffar und ihre Unterstützung gegen die Muslime. Ja, das gleiche sagt er auch, schaut in den Tafsir von Imam al-Qurtubi, Imam al-Tabari, Sheikh al-Hafidh ibn Kathir, unzählige Gelehrten. Darüber gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Das ist eine Ijma'-Sache. Dieser Ijma' zitierte Ibn Hazm al-Muhalla, Muhammad ibn Abdul Wahhab und sehr viele von seinen Nachkommen. Wer die Kuffar unterstützt gegen die Muslime mit einem Wort, Wallahi, mit einem Reiskorn, er ist ein Kafir, ein Murtad für sie. Wallahi, er ist sogar schlimmer als sie. Weil wie wir wissen, ist der Kuffer der Abtrünnigkeit schlimmer als der ursprüngliche Kuffer. Wer damit zufrieden ist, soll damit zufrieden sein. Und wer nicht damit zufrieden ist, wie sagt man bei uns, in Ägypten? Nein, Babi Fawad Jamal. Babi Fawad Jamal, das heißt, durch die Tür passt sogar ein Kamel durch. Ja? Ist egal. Das ist Allahs Urteil. Und sowas, ja, meldet an die Polizei die Namen der Brüder, ja, damit sie als Extremisten und Hassprediger und was weiß ich was gelten bei der Polizei. Wallahi, das ist Kufrun Bawah. Und verkündet dieser Person das. Wallahi, diese Person darf kein Haus von Allah mehr betreten, weil er ist ein Muschrik, Najis. Er ist ein schmutziger, dreckiger Muschrik. Wer damit zufrieden ist, soll damit zufrieden sein. Und wer damit nicht zufrieden ist, soll nicht damit zufrieden sein. Das ist Allahs Urteil. Wer die Kuffar gegen die Muslime unterstützt, ist ein Kafir. Das ist eine klare Sache. Und ich finde es eigentlich lächerlich, dass man noch darüber diskutieren muss. Was ist das? Wie viele Familien wurden kaputt gemacht werden, solche Heuchler? Wie viele Brüder und Schwestern sitzen in Gefängnissen wegen solcher Heuchler? Wie viele? Wie viele Brüder wurden getötet und Schiuch und Ulama wegen solcher Heuchler? Und dann kommt jemand und verteidigt sie? Das ist ein klarer Urteil. Das ist eine klare Sache. So soll sich jeder davor warnen. Soll sich jeder davor in Acht nehmen, sowas in so einem Kufr zu fallen. Es gibt eine sehr klare Fatwa von Sheikh Ahmed Shakir, alayhi rahmatullah, wo er, der heißt Kalimatu Haqq. Soll sich jeder, der Arabisch kann, das durchlesen, ganz klar und deutlich durchlesen. Er sagt, und jeder, der die Engländer und Franzosen in ihrem Übertreten gegen die Muslime unterstützt, dann ist sein Urteil ihr Urteil. Keine Widerrede. Und er sagt, und ich meine ganz genau das, ich meine jeden Buchstaben, was ich gesagt habe. Sheikh Abdul Aziz Nibaz, alayhi rahmatullah, überliefert oder zitiert den Ijma' von demjenigen, der die Kuffar gegen die Muslime unterstützt, dass er ein Kafir ist. Ja, und ich zitiere hier Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, ganz eindeutig und absichtlich für die Leute, die noch immer an solche Schiuch, nur an diese Schiuch hängen. Möge Allah Azzawajal ihnen barmherzig werden. Ja, es sind Schiuch und Ulama und alles, aber sie sind nicht Koran und Sunna. Ja, aber für manche Leute sind diese Schiuch noch immer Ma'sumin. Ja, und deswegen zitiere ich auch von der Sheikh Abdelaziz bin Baz alayhi rahmatullah. Ja, das ist eine klare Sache. Und soll sich jeder das zu Herzen nehmen, dass du mit einem Wort in den Koffer fallen wirst. Einem Wort! Ja? Und so wie die Ulama sagen, man kann schneller aus dem Islam rausfallen, als wie man da reinkommt. Was? Willst du deine Religion wegen ein bisschen Geld verkaufen? Wallahi, wir haben in den letzten Tagen, wallahi, es hat mich, Sachen haben mich gewundert, subhanallah. Ein kleiner Junge, der vielleicht nicht ein Viertel von dem weiß, was dieser Mann weiß. Ha, gar nichts, Junge! Ha? Interessiert sich für Rap und interessiert sich für was weiß ich, aber er betet. Wallahi, die haben ihm Geld angeboten, die Medien. Geld haben sie ihm angeboten, dass er irgendwas in den Medien erzählt über uns. Wallahi, er hat abgelehnt. Ein Junge! 14, 15-Jähriger! Und ich frage ihn so, sagen, warum hast du abgelehnt? Er sagt, sitzt mit dir, denkst du, ich habe keine Jahre oder was? Achi, er versteht, wallahi, dieser Junge, ich habe seinen Kopf geküsst. Er versteht mehr als die ganzen Fuqaha von Tassawul und von Sultan und von Al Jazeera und was weiß ich was. Er versteht mehr von Islam als diese ganzen Hunden. Das ist Islam. Das nennt man Verräter in allen Sprachen. Ein Verräter. Und das ist auch eine Nachricht an die Brüder, die von Österreich kommen. Der Bruder, der einen Prozess hat in Österreich, bald. Und ich weiß, dass Brüder vorgeladen sind als Zeugen. Soll sich jeder Bruder das gut zu Herzen nehmen. Wallahi, sagst du ein Wort im Gericht gegen deinen Bruder, so dass du ihn belastest und dass du die Gefahr gegen ihn hilfst, du gehst aus dem Gericht, du gehst vielleicht als Muslim rein und gehst als Kaffee raus.